Die Debatte um den Spagat zwischen staatlichem Datenhunger einerseits und dem Schutz der Privatsphäre andererseits ist ein Dauerbrenner der politischen Auseinandersetzungen. Ein erster Höhepunkt, die Volkszählung. Am 30. März 1983 findet dazu die Aktuelle Stunde im Bundestag statt. Die Partei der Grünen ist erstmals im Bundesparlament vertreten. Nach einer flapsigen Begrüßung mit »Liebe Gäste«, die meinen ersten Lacherfolg einbringt, bringt es der Abgeordnete der Grünen, Klaus Hecker, in seiner Jungfernrede auf den Punkt. Die Auseinandersetzung um die Volkszählung koppelt außerparlamentarischen Protest und die Debatte im Parlament. Erst der Einzug der Grünen in den Bundestag führt dazu, dass von diesem Rednerpult aus der Widerstand in dieses Parlament hineingetragen werden kann. Das ist auch bitterernst nötig, denn Hunderttausende von Bürgern und Bürgerinnen haben sich inzwischen zusammengefunden, die sich dieser Totalerfassung widersetzen wollen. Alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland sollen Auskunft geben, unter anderem über ihren Wohnort, Ausbildung und Einkommen. Dagegen regt sich Widerstand, die Grünen rufen zum Boykott auf. Die FDP-Politiker Gerhard Baum und Burkhard Hirsch werfen den Grünen vor, falsche Hysterie zu schüren. Die oppositionelle SPD, unter anderem vertreten durch Hatta Däubler-Gmelin, fordert Nachbesserungen des Gesetzes. Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, FDP, weist alle Kritik mit ökonomischen Argumenten zurück. Der Staat brauche zuverlässige Planungsdaten. Wir können keine vorausschauende Wirtschafts-, Wohnungsbau-, Struktur-, Arbeitsmarkt-, Renten- und Finanzpolitik betreiben, wenn wir uns hier, ich sage das sehr deutlich, volkswirtschaftlich und statistisch auf den Zustand eines Entwicklungslands zubewegen. Das Bundesverfassungsgericht muss diesen Konflikt lösen und spricht das denkwürdige Volkszählungsurteil. Die Verfassungsrichter äußern in ihrer Urteilsbegründung Verständnis für die Bedenken der Bürger. Die Möglichkeiten der modernen Datenverarbeitung sind weiterhin nur noch für Fachleute durchschaubar und können beim Staatsbürger die Furcht vor einer unkontrollierbaren Persönlichkeitserfassung selbst dann auslösen, wenn der Gesetzgeber lediglich solche Angaben verlangt, die erforderlich und zumutbar sind. Die Erhebung selbst sei rechtens, entscheiden die Verfassungsrichter. In der Durchführung müsse aber die informationelle Selbstbestimmung gesichert werden. Die Möglichkeiten der Datenverarbeitung, die die Verfassungsrichter sehen, schaffen in den 80er Jahren immer neue Begehrlichkeiten bei den Sicherheitsbehörden. In den USA wird über den sogenannten Clipper-Chip diskutiert. Der soll in jeden PC eingebaut werden. Er kann Daten verschlüsseln, staatliche Behörden haben aber die Möglichkeit, diese zu entschlüsseln. Bundesinnenminister Manfred Kanter, CDU, fordert das im April 1997 bei einer Tagung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik auch für Deutschland. Es muss eine Regelung geben, die verbindlich den Gebrauch von solchen Systemen vorschreibt, bei denen das legale Abhören möglich ist. Kanters Pläne erweisen sich aber als nicht durchsetzbar. Mit dem 11. September 2001 wird alles anders. Es verschieben sich die Gewichte zwischen Sicherheitsbelangen und Freiheitsrechten, mit der Antiterrordatei etwa. Die vernetzt Informationen aus 38 Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder. Das gab es vorher nicht. CDU-Innenminister Wolfgang Schäuble nimmt das Internet stärker ins Visier. Er will das Recht auf Online-Durchsuchungen von PCs. Der Staat müsse sich dieser Gefahr stellen, so Schäubles Argument, denn auf selbstverordnete Blindheit nehmen Terroristen keine Rücksicht. Staatlich entwickelte Schnüffelsoftware, die solche Durchsuchungen ermöglicht, und das sagt der Bundesgerichtshof mangels gesetzlicher Grundlage im Januar 2007. Justizministerin Brigitte Zypris vom Koalitionspartner SPD fordert eine gründliche Debatte. Online-Durchsuchungen von PCs griffen in die Privatsphäre ein, mahnt sie. Ein Rechner ist heute viel mehr als eine bessere Schreibmaschine. Benutzer legen private Tagebücher an, speichern private Bilder auf den Rechnern, machen ihre Terminplanung in elektronischen Programmen. Eingriffe in diesen Bereich sind verfassungsrechtlich äußerst heikel. Deshalb gibt es bei physischen Durchsuchungen enge Regeln, um den Schutz des Privaten zu gewährleisten.